Offiziell wird das Haus im Tiroler Hüttenstil, das sich in Oberlech breit macht, zwar als Hotel geführt, aber kaum angeboten oder gar gebucht. Die Gästeliste notiert vor allem den Namen Benko, Familienmitglieder oder Freunde. Während der Pandemie residierte der Immobilienmilliardär selbst dort. Er war zeitweise mit Corona infiziert, zu einem Zeitpunkt, als Hotels nicht öffnen durften. Insgesamt erhielt die Betreibergesellschaft des Chalet N 1,1 Millionen Euro an Corona-Hilfen und das möglicherweise unrechtmäßig. Das Chalet N ist ebenso wie andere Luxusimmobilien oder Benkos Privatjet Gegenstand eines laufenden Steuerverfahrens, worauf Benko verweist und lieber schweigt. Schon vor dem Erscheinen Benkos hatte Anwalt Norbert West die Erwartungen heruntergekocht. Es gibt nichts, wo er antworten müsste, außer bei Vornamen, Nachnamen und Geburtsdatum. Es verstreichen die Minuten und Stunden. Am Ende wird Benko sich in fast 50 Fällen nicht mehr erinnern, keine Meinung haben oder entschlagen, also von seinem Recht Gebrauch machen, sich in laufenden Verfahren nicht selbst zu belasten. Benko ist mittlerweile Dauergast bei Befragungen, in Rechtsanwaltskanzleien und Gerichtssälen. Viele jagen den Signa-Gründer, viele wollen Geld von ihm zurückbekommen, einige wollen ihn hinter Gittern sehen. Auch Politiker, die früher teils gut von Benko gelebt haben, gehen nun auf größtmögliche Distanz. Die Justizbehörden haben personell enorm aufgerüstet. So untersucht ein halbes Dutzend Ermittler der Wiener Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Causa Benko. Sie arbeiten eng zusammen mit Polizeibeamten der Soko Signa und haben schon einige Haus- und Bürodurchsuchungen initiiert. Ende Juni 2024 filzten die Ermittler Benkos Villa in Igels bei Innsbruck und einen weiteren Wohnort der Familie, um Unterlagen zu den vermuteten Betrugsfällen ausfindig zu machen. Man arbeite mit den Behörden zusammen, teilte Benkos Anwalt mit. Das präsenteste Gesicht des österreichischen Staates im Falle Benko ist das von Wolfgang Peschorn. Der Jurist sitzt der Finanzprokuratur vor und ist damit der erste Anwalt der Alpenrepublik. Er hatte Ende Januar am Landgericht Innsbruck einen Antrag auf Insolvenz gegen René Benko als Privatunternehmer gestellt. Als Begründung dienten ihm offene Steuerforderungen und eine von Benko nicht gezahlte Tranche des vereinbarten Sanierungszuschusses an die Holding. Benko kommt einem Insolvenzbescheid des Innsbrucker Gerichts zuvor und meldet selbst Konkurs als Einzelunternehmer an. Das Verfahren beinhaltet sämtliches Privatvermögen und sein Beratungsunternehmen und gibt nun den Insolvenzverwaltern die Chance, sämtliche Konten Benkos nachzuspüren. Noch im selben Monat, im März 2024, geht auch eine der wichtigsten Stiftungen von Benko in die Insolvenz, die Familie Benko Privatstiftung. Benko hatte sie 2001 mit seiner Mutter Ingeborg aufgesetzt. Sie hält 10,1% an der ebenso insolventen Holding. Zweck der Stiftung ist der Erhalt der Signa-Gruppe und die Sicherung der Versorgung der Begünstigten, sprich René Benkos bis zu seinem Ableben, danach Verwandte und Nachfahren, wobei Entscheidungen so zu treffen wären, wie sie ein verantwortlicher Familienvater, der gleichzeitig Unternehmer ist, treffen würde, heißt es darin. Später wird der Zweck erweitert um die Errichtung von Substiftungen sowie die Übertragung von Vermögen auf andere Stiftungen in und ausländischen Rechts. Doch seit Ende 2021 konnte die Familienstiftung ihrem Zweck nicht mehr gerecht werden. Ab da erhält sie, infolge der angespannten Liquiditätslage der Muttergesellschaft Signa Holding GmbH, keine Bilanzgewinnausschüttungen mehr auf ihre Gesellschaftsanteile hin, heißt es im Insolvenzbericht vom Ende Mai. Damit musste die Stiftung selbst extreme Verbindlichkeiten eingehen. Trotzdem vergab die Privatstiftung großzügig Darlehen, etwa an René Benko persönlich und andere Signa-Gesellschaften wie die Holding. Die Geldströme im Konzern selbst und letztlich zur insolventen Muttergesellschaft Signa Holding GmbH werden noch zu prüfen sein, schreibt der zuständige Insolvenzverwalter Herbert Mazunski. Auf die Spur des Geldes haben sich längst auch andere gemacht, Gläubiger und Gesellschafter, Ex-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit offenen Rechnungen. Sie setzten Detektive ein, national wie international, die bei der Vorbereitung von Klagen helfen sollen. Gesucht werden Zeugen, Mitwisser und Mittäter, die bereit sind, gegen René Benko auszusagen. So prüfen Gesellschafter und Geldgeber, die sich geprellt fühlen, im Frühsommer 2024 eine Klage. In dem Kreis der Millionäre und Milliardäre, die sich juristisch wappnen und eng austauschen, sind etwa Ex-Signa-Berater Berninghaus, Logistikkönig Kühne, Holding-Investor Arthur Eugster und Autodynast Robert Peugeot. Sie hoffen auf Entschädigung aus Benkos noch solventen Privatstiftungen, in denen sie reichlich Besitzstände vermuten. Viele Gläubiger versuchen noch etwas für sich herauszuholen und greifen zu teils unkonventionellen Mitteln. Auch die Autoren dieses Buches werden Ende März angeschrieben. Per E-Mail geht ein Gesuch aus einem Land ein, das nicht der EU angehört. Wir arbeiten momentan an einem neuen Fall bezüglich Signa Holding und Ihre Recherche und Ermittlungen waren, sind sehr hilfreich. Hätten Sie in den nächsten Wochen Zeit für ein Telefonat und eventuell Kaffee in Hamburg? Das Treffen mit dem Mann, der seinen Auftraggeber nicht nennen will, findet Anfang April in der Hafen City statt. Der hartnäckige Rechercheur, der schon viele geheime Konten aufdeckte, sei es in den klassischen Offshore-Gegenden der Schweiz oder Russland, ist zugewandt und freundlich. Man isst zu Mittag und spricht über Recherchestände, Vermutungen und Spekulationen, wobei hier der Quellenschutz auf Seiten der Buchautoren enge Grenzen setzt. Während Mr. X für seinen Auftraggeber noch recherchiert und Informationen sammelt, haben andere ihre Klagen längst eingereicht oder einige Leute ausgesandt, um Geld einzutreiben. Schon früh hatte der Staatsfonds Mubadala Forderungen gegen die insolvente Holding angemeldet. Noch im Dezember, wenige Tage nach Insolvenzanmeldung, gibt Insolvenzverwalter Stapf bekannt, dass die Mubadala Investment Company in einem Eilschiedsverfahren versucht, von der Holding und anderen Signa-Gesellschaften 713 Millionen Euro einzuklagen.